Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Dritte Folge. Der Weg in den Westen. Rudolf Serkin über seine erste Begegnung mit Wladimir Horowitz in Berlin. Der junge, schlanke und fein aussehende Mann setzte sich an den Flügel und spielte die Ballade in G-Moll von Frédéric Chopin. Ich fiel buchstäblich vom Stuhl. Es war verblüffend. Die weiße Hitze seines Spiels, das Feuer und die Leidenschaft waren schier unglaublich. Mir standen die Haare zu Berge. Noch nie in meinem Leben hatte ich eine derartige Aufführung gehört. Und nie werde ich sie vergessen. Nie hatte ich eine solche Konzentration am Klavier gesehen. Nur ein Pianist kann beurteilen, was er machte. Diese Art von Klavierspiel hätte ich mir nie vorstellen können. Horowitz hat das Geniestück des jungen Chopin mit seinen herben Nonenspannungen, seinen belkantischen Linien, seinem Scherzo-Einbruch, dem wilden Presto con fuoco und der bravourösen Coda immer wieder gespielt. 1927, 1928 und 1930 in Berlin, Paris und New York, während der späten 40er Jahre in der Carnegie Hall, 1965 bei seinem sogenannten Historic Return, danach in zahlreichen Konzerten bis 1978. Vier Aufnahmen der Ballade liegen vor. Sie zeigen, dass er sie immer anders spielte. Die folgende, wohl die am besten gelungene, rhythmisch streng, klanglich betörend, differenziert bei den Akzenten der linken Hand, ist ein Mitschnitt aus der Carnegie Hall von 1968. Thank you. Die Ballade in G-Moll von Frédéric Chopin, ein Mitschnitt von 1968, aus jener Zeit des sich Wiederfindens, über die der manchmal auch virtuose Pianist sagte, es ist schwer, mit seiner eigenen Legende zu leben. Für das Publikum bin ich eine Legende, obwohl ich noch am Leben bin. In einem gewissen Sinne ist die Zukunft meine Vergangenheit und meine Vergangenheit meine Gegenwart. Ich muss aus meiner Gegenwart meine Zukunft machen. Zurück in die Vergangenheit, Berlin 1926. Die Stadt war dabei, das zu werden, was Paris im 19. Jahrhundert gewesen war, die Hauptstadt Europas. Es gab bedeutende Museen, 20 Konzertsäle, viele Schauspielbühnen und zahlreiche Musiktheater. Die Staatsoper, an der Erich Kleiber die Uraufführung von Alban Bergs Wozzeck geleitet hatte, die Krolloper unter der Ägide von Otto Klemperer, die Städtische Oper unter Leitung von Bruno Walter, die Philharmonie unter Furtwängler. Das Theater am Schiffbauer Damm, wo die Dreigroschenoper 1928 ihre Uraufführung erleben sollte. Fast drei Monate hatte der 22-Jährige Gelegenheit, sich ein Bild über das Berliner Musikleben und von der Kunst seiner Kollegen zu machen. Emil von Sauer und Moritz Rosenthal, beide Liszt-Schüler, gastierten ebenso in Berlin wie die Schüler von Theodor Leschetizky, Ignaz Friedmann, Benno Meusewitsch und Ossip Gabrilowitsch. Der führende Exponent der französischen Schule war Alfred Cortot, mit dem er in Paris wieder zusammentreffen sollte. In Berlin ansässig waren Wilhelm Backhaus, Edwin Fischer, Walter Gieseking und Arthur Schnabel. Schnabel, auch er ein Schüler von Leschetizky und in Berlin berühmt als der Mann, der Beethoven erfand, war der Wegweiser für eine neue Programmatik des Klavierrecitals, für jene strengen, oft monothematischen Abende, die, alles Gefällige exkludierend, den Sonaten der Großmeister gewidmet waren, Bach, Beethoven, Schubert. Hingegen setzte Horowitz in seinen ersten drei Berliner Recitals im Beethoven-Saal am 2., 4. und 14. Januar 1926 wie gewohnt auf virtuose Programme. Der Berliner Konzertführer vom 4. Januar 1926 kündigte nicht spezifizierte Werke von Nikolai Mettner, Robert Schumanns Fantasie in C-Dur und den Karneval, Chopins Sonate in B-Moll sowie Liszt Sonate in H-Moll und den Mephistowalzer an. Beim ersten Recital war der Saal halb leer. Das Publikum bestand vorwiegend aus russischen Immigranten, von denen fast 100.000 im Großraum Berlin lebten. Keiner der führenden Kritiker wurde Zeuge, dass der hypernervöse Horowitz seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Er beendete das erste Konzert mit Liszts Don Juan-Paraphrase, das zweite mit der Figaro-Fantasie von Liszt Busoni. Die grandiose Don Juan-Paraphrase hat er nicht eingespielt, wohl aber die Figaro-Fantasie. Die Aufnahme ist im Januar oder Februar 1926 für Welte und Söhne entstanden, eine nicht nur klanglich ungewöhnlich gut gelungene Pianola-Platte des virtuos ausgreifenden, manchmal auch weitschweifigen Werks. Thank you. Thank you. Nach einem seiner ersten Berliner Recitals im Januar 1926 kam Arthur Schnabel in die Garderobe von Wladimir Horwitz, dem er knapp 3 Jahre zuvor geraten hatte, die UdSSR zu verlassen. Er sei begeistert gewesen, habe aber gesagt, dass er Musik wie die Mozart-Paraphrase nicht spiele. Horowitz erinnerte sich des folgenden Dialogs. »Ich habe nicht die Zeit für diese Musik«, sagte Schnabel, »ich kenne immer noch nicht den ganzen Bach.« Ich antwortete, »wissen Sie, Herr Schnabel, bei mir ist es umgekehrt. Erst einmal spiele ich diese Sachen und dann werde ich Zeit finden für Bach.« Diese schlagfertige Antwort mag Horowitz später im Gespräch mit Harold C. Schoenberg erfunden haben. Denn er war bei diesen ersten Konzerten unter höchstem Erfolgsdruck stehend, so nervös, dass er nicht in bester Form war, oder nur so nervös, dass er glaubte, völlig versagt zu haben. Einen ebenso kundigen wie kritischen Hörer hatte er nachhaltig beeindruckt, den gleichaltrigen Claudio Arrau, der in seinem Gesprächsbuch mit dem Kritiker Joseph Horowitz sagte, »Es war das vulkanischste Spiel, das ich je gehört habe. Ich saß, wie ich mich erinnere, mit meiner Mutter in der ersten Reihe, und ich war völlig verblüfft, was er machen konnte, trotz der unglaublichen Steifheit seiner Arme. Den ersten Satz der Traumarschsonate werde ich nie vergessen.« Meine Mutter, die sehr musikalisch und nie zufriedenzustellen war, sagte, dass sie hingerissen war. Auf dem Heimweg riet sie mir, »setz dich besser ans Klavier und übe, denn er spielt besser als du.« Horowitz soll nach seinem zweiten Recital, wie Schoenberg in seiner Biografie berichtet, in hysterischer Verfassung ins Hotel zurückgekommen sein. Pleskin hingegen erzählt, dass er dank einer enthusiastischen Kritik in der Allgemeinen Musikzeitung spontan eingeladen worden sei, in einem Sonderkonzert des Berliner Sinfonieorchesters das B-Moll-Konzert von Tschaikowski zu spielen. Heinz Pringsheim hatte über das Recital geschrieben, gleich nach den ersten Takten von Bach Bosonis C-Dur Toccata fühlte man, hier sitzt ein Berufener am Flügel. Ein Mann, der ein enges, eigenes Verhältnis zu den Tasten hat, ein Künstler mit individuellem Klavierton. Reservierter urteilte Pringsheim über die Interpretation der C-Dur-Fantasie von Schumann. Der junge Wilder habe noch nicht das Gespür für die leisen Untertöne des Werks gehabt, doch das könne man von einem jungen Mann, der auf dem blutgetränkten Boden Russlands aufgewachsen sei, auch noch nicht erwarten. Dass diese Kritik Anlass war, Horowitz zu einem Sonderkonzert am 7. oder 8. Januar einzuladen, ist wenig wahrscheinlich. Sie wurde erst am 15. Januar 1926 gedruckt. Dies nur als ein erster Hinweis darauf, dass in den Erinnerungen des Pianisten wie in den Biografien Fakten und Fiktionen fließend ineinander übergehen und Kausalitäten für einen bizarren Künstlerroman konstruiert worden sind. Nathan Milstein behielt in Erinnerung, dass es die kleinen Stücke waren, in denen Horowitz seine großen Stärken am eindringlichsten zur Geltung zu bringen verstand. Vor allem mit Chopins Mazurka in Cis-Moll, Opus 30, Nummer 4, habe er ungeheuren Erfolg gehabt. Zwar sind die Mazurken, die er in Berlin und dann bei seinen ersten Konzerten in Hamburg, Paris, Rom spielte, nicht spezifiziert. Wieder aber liegt die Vermutung nahe, dass er bei seinen ersten Aufnahmen aufs Erprobte zurückgriff. Es sind neben der Cis-Moll-Mazurka Opus 30 Nummer 4 die Mazurken Nummer 7 in F-Moll, Opus 7 Nummer 3, Nummer 27 in E-Moll, Opus 41 Nummer 2, Nummer 32 in Cis-Moll, Opus 50 Nummer 3. Horowitz spielte sie schon damals mit großer metrischer Freiheit, zuweilen den Dreivierteltakt nur andeutend oder fast verwischend, Haltetöne für einen Wimpernschlag dehnend und doch bei allen raffinierten Phasenverschiebungen mit rhythmischer Kontrolle. Thank you. Aufnahmen von Chopins Mazurken Nummer 7 in F-Moll, Opus 7 Nummer 3, Nummer 27 in E-Moll, Opus 41 Nummer 2 und Nummer 32 in Cis-Moll, Opus 50 Nummer 3 sind 1932, 33 und 35 in London für His Master's Voice entstanden. Für den 22-jährigen Pianisten müssen die Berliner Erfahrungen irritierend und verwirrend, wenn nicht schockierend gewesen sein. Er war sozial wie kulturell in eine andere Welt gelangt. Mit dem Spiel der deutschen Pianisten konnte er sich nicht befreunden. Die meisten fand er langweilig, pedantisch und spießig, farblos und metrisch rigide. Arthur Schnabel habe, so sagte er später, seine exzellente Technik, die er als Schüler von Theodor Leschetizky in seiner Jugend besessen habe, eingebüßt, weil er zu viel Beethoven spielte. Gleichwohl verehrte er Schnabel, der schon damals als Hohepriester galt. Er hatte ihn in Leningrad mit der B-Moll-Sonate von Chopin gehört und er hörte ihn wieder in Berlin mit dem B-Dur-Konzert von Johannes Brahms unter Wilhelm Furtwängler. Er war von dem Werk so gefesselt, dass er es spontan zu studieren begann. Doch musste er erkennen, dass die Erfolge, die er in Moskau und Leningrad gehabt hatte, seinem Konto nicht gut geschrieben wurden. Gegenüber dem Komponisten und Pianisten Abram Chasins, dessen Buch Speaking of Pianists einen fesselnden Eindruck von Pianisten wie Hofmann, Rachmaninow, Godowski und Schnabel wie vom Konzertleben um 1920 gibt, sagte er: Meine russischen Erfolge waren für das übrige Europa und Amerika nicht von Belang. Beim Kampf um den Erfolg verließ er sich, wie er in einem Radiointerview mit David Dubal, einem Lehrer der Juilliard School, sagte, auf die Kraft seiner Eroberhände. Ich wusste, dass ich solch einen wilden Sound machen konnte, mit einem solchen Tempo und einer solchen Lautstärke, dass das Publikum völlig verrückt wurde. Und ich wollte dies, wohl unbewusst, nur tun, um Erfolg zu haben und nicht in mein Land zurückkehren zu müssen. Wen könnte es also überraschen, dass er schon in Berlin seinen größten Erfolg mit dem Tschaikowski-Konzert hatte, das er nach den beiden ersten Recitals spielte? Über das Sonderkonzert schrieb Adolf Diesterweg in der Allgemeinen Musikzeitung: Sein Spiel fesselte nicht nur durch die technisch sieghafte, temperamentvoll schmissige Lösung der Virtuosen, die Oktavgänge wurden mit eminenter Bravour herausgeschleudert, der Künstler verlieh darüber hinaus den zarten, lyrischen Partien, die von den Perforce-Spielern gewöhnlich fallen gelassen werden, den Reiz seines ungewöhnlich feinen Anschlags. Danach war er in aller Munde. Das dritte Recital war ausverkauft. Horowitz spielte erneut eine Bach-Transkription von Ferruccio Busoni, Schumanns Karneval, auch ein Werk, das er leider nicht aufgenommen hat, und zwei Werke von Liszt, den Mephistowalzer, wahrscheinlich den ersten, und die Sonate in H-Moll. Das Ansehen der Musik Liszts stand damals in Deutschland auf dem Tiefpunkt. Ihre Virtuosität wurde mit einer Formel Wagners als Wirkung ohne Ursache verurteilt. Die Dichotomie zwischen dem Künstler und dem Virtuosen, die in Deutschland zur Ideologie wurde, geht auf den gleichnamigen Aufsatz von Wagner zurück. Der Wagnerianer Ernest Newman wertete die H-Moll-Sonate als Beweis für Liszts Unvermögen, eine geschlossene Form herzustellen. Tatsächlich vollzieht sich der Werkprozess als eine thematische Metamorphose mit einem ständig wiederkehrenden Leitmotiv. Dem Lento assai folgt ein Allegro energico mit schwingenden Sechzehntelbögen. Diesem ein akkordisch grundiertes Grandioso, das in tastendes Rezitativ übergeht. Nach einem deutlichen Einschnitt folgt ein Fugato und nach einer Erinnerung an das grandiose Motiv eine Stretta, aus der sich die furiosen Oktavreihungen entwickeln. Ein kurzes Andante, die Wiederkehr des Achtelthemas, endlich ein sanft verdämmerndes Lento assai. Die 1932 entstandene Aufnahme von Wladimir Horowitz war die erste von inzwischen 239. Noch einmal von 239 Einspielungen, die ein Listomane, Philip Kennicott, 1999 diskografisch erfasst hat. Der englische Kritiker unterscheidet, um eine Arbeitshypothese zu haben, zwischen drei Interpretationsansätzen. Dem narrativ-dramatischen, mit scharfer Kontrastierung der Episoden wie des thematischen Materials, dem virtuos-dramatischen Ansatz. Dem persönlich-introspektiven, mit der Betonung der lyrischen Momente, dem lyrischen Ansatz oft bedingt durch fehlende virtuose Reserven, dem musikalisch-strukturellen, der die Modernität des Werks akzentuiert. Wie unangebracht Superlative auch sein mögen, aus dem Schatten, den die dramatische Narrative vollendet proportionierte, filigran ziselierte, lyrisch betörende und berstend explosive Aufnahme von Horowitz geworfen hat, sind nur wenige herausgetreten. In den ersten 17 Takten begnügt er sich nicht mit der thematischen Exposition, vielmehr bereitet er eine Aura des Mephistophelischen vor. Über die Bravour der Aufnahme ist viel geschrieben worden. Über die eruptiven Akzente, die Werf des Allegro Energico, die Brillanz der Oktavgänge. Nicht weniger bewunderungswürdig ist der pianistische Bel canto im Cantando Espressivo. Thank you. Thank you. Die H-Moll-Sonate von Franz Liszt hat Horowitz im dritten seiner Berliner Debütkonzerte am 14. Januar 1926 gespielt. Am 12. Februar 1926 bei seinem Debüt in Paris. Am 16. April bei seinem ersten Konzert in Rom. Am 5. April 1927 bei seinem Debüt in London und am 20. Februar 1928 bei seinem ersten Recital in der Carnegie Hall. Weitere Aufführungen gab es in den Jahren 1930, 32, 34 und 36, 1941, 46, 47, 48 und 49, 1951 und dann wieder 1976, 77 und 78. Eine zweite Aufnahme, in der Anlage ähnlich, aber pianistisch zerklüfteter, hat er 1976 gemacht. 5 Tage nach seinen ersten Berliner Konzerten im Januar 26 folgte das erste Konzert in Hamburg am 19. Januar 1926. Es fand statt im Ballsaal des Hotels Atlantik. Neben der H-Moll-Sonate und der Figaro-Fantasie von Liszt standen Chopins Barkarole in Fis-Dur, einige Masurken und Etüden auf dem Programm. Von den 24 Etüden Chopins hat Horowitz die Nummern 3, 4, 5, 6, 8 und 12 aus dem Opus 10 und die Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 und 12 aus dem Opus 25 im Konzertsaal gespielt. Sie zyklisch aufzuführen oder aufzunehmen kam für ihn nicht in Frage. Fließbandproduktionen vertrugen sich nicht mit der Detailarbeit, die er selbst in die kleinste Miniatur investierte. Einige hat er, weil mit dem einen oder anderen Detail unzufrieden, mehrfach aufgenommen. John Pfeiffer, Produzent seiner RCE-Aufnahmen, sagte, er musste von einem Stück gefesselt sein, musste überzeugt sein, dass es für ihn geschaffen war. Sie hören 3 der 4 Etüden, die er zwischen 1932 und 1934 eingespielt hat. Opus 10 Nummer 4 in Cis-Moll, Opus 10 Nummer 5 in Ges-Dur, Opus 25 Nummer 3 in F-Dur. Die F-Dur-Etüde, die in 3 frühen Versionen vorliegt, war bereits in der letzten Sendung zu hören. Die Tonleitersegmente und Sprünge der Cis-Moll-Etüde können mechanisch und spröde klingen. Hier werden sie in feiner Lineatur ziseliert. In der rauschenden Schwarze-Tasten-Etüde zeigt er einmal mehr, dass Brillanz von Klarheit abhängig ist und virtuos von der Fähigkeit der Dramatisierung durch rhythmische Akzente und durch farbliche Valeurs. Wunderbar das sanfte Rubato vor den energisch attackierten Schlussakkorden. In der F-Dur-Etüde Opus 25 Nummer 3 ist wieder einmal die polyrhythmische Kontrolle zu bewundern. Thank you. Das erste Hamburger Konzert, passabel besucht, erwies sich als guter künstlerischer Erfolg, war aber finanziell nicht lohnend. Was am Tag darauf geschah, ist Teil der Horowitz-Legende. In den Worten des Pianisten, die mit mancherlei Metamorphosen auf die Nachwelt gekommen sind: Wir gingen ein wenig im Zoo spazieren. Als wir um 6:30 ins Hotel zurückkamen, wartete der Manager des Orchesters auf mich. Eine Dame, die am Abend das Tschaikowski-Konzert spielen sollte, es war Helene Zimmermann, war bei der Probe ohnmächtig geworden. Er fragte, ob ich einspringen könne. Können Sie in 2 Stunden spielen? In 2 Stunden? Ohne Proben? Ich überlegte einen Moment, dann sagte ich zu. Ich rasierte mich in Windeseile und zog mich um. Natürlich blieb keine Zeit für eine Probe. Vorher hatte ich mit Eugen Pabst, dem Dirigenten, ein kurzes Gespräch über die Tempi. Er war mir nicht besonders simpatico. Er schaute mich an und sein Blick sagte, woher kommt der Kerl, der mit mir spielen will? Er sagte, dies dirigiere ich so und dies so und dies so. Sie müssen mir einfach nur folgen. Ich erwiderte, okay, Sir, werde ich. Ich kannte nicht einmal den Flügel, auf dem ich spielen sollte. In Hamburg musste es natürlich ein Steinway sein. Aber war er korrekt intoniert? Und wie gut war die Mechanik gängig? Es stellte sich heraus, dass es ein sehr gutes Instrument war. Als ich herauskam, gab es keinen, der applaudierte. Sie hatten noch nie etwas von mir gehört. Es war so, als wären sie in ein Konzert gegangen, um einen Mr. Smith zu hören. Wer ist Mr. Smith? Pabst gab den Einsatz. Pom, pom, pom, pom. Als ich die ersten 3 Akkorde spielte, wandte er sich vom Orchester ab und schaute mich an, als könne er nicht glauben, was er hörte. Eine Weile dirigierte er überhaupt nicht. Er kam zum Klavier und hörte zu. Er konnte es immer noch nicht fassen. Er hatte einen solchen Klang noch nie gehört. Als ich das Ende der Kadenz erreichte und er wieder auf dem Pult stand, begann er mir zu folgen. Es konnte gar nicht mehr die Rede davon sein, dass ich ihm zu folgen hätte. Als das Konzert zu Ende war, war es wie in einem Tollhaus. Das Publikum raste. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben nicht noch einmal erlebt. Er hat es viel zu oft erlebt und erlitten. Sie hören das Allegro con fuoco. Es ist der erste Mitschnitt, der von einer Horowitz-Aufführung erhalten ist. Thank you. Nach der Hamburger Aufführung des Bemol-Konzertes von Peter Tschaikowski am 20. Januar 1926 habe das Klavier, so heißt es in Abram Chasins Speaking of Pianists, wie ein erschlagener Drache auf der Bühne gelegen. Ein Kritiker notierte, Hamburg habe seit Caruso nichts Vergleichbares mehr erlebt. Das Allegro con Fuoco, das Sie eben gehört haben, als Vorgeschmack auf die vollständige Aufführung in einer späteren Folge, stammt aus einer Aufführung, die am 18. Oktober 1934 in Kopenhagen bei einem Rundfunkkonzert mit dem dänischen Sinfonieorchester unter Nikolai Malko mitgeschnitten wurde. Harold C. Schoenberg spricht in seiner Biografie von einem weiteren Recital in Hamburg, ebenso Pleskin unter Berufung auf die Tagebücher des Managers Sascha Merowitsch. Hingegen wird das Recital in der Konzertografie von Christian Johansen nicht aufgeführt. Horowitz habe, so schreibt Schoenberg unter Berufung auf eine Kritik in einem Blatt namens Echo, Werke von Nikolai Mettner und Maurice Ravel gespielt. Beide Komponisten tauchen in der Diskografie des Pianisten, abgesehen von einer einzigen Miniatur Nikolai Mettners, der Märchenerzählung Opus 51 Nummer 3, nicht auf. Mit dem Hamburger Konzert war Horowitz ins Licht der Sensation getreten. Sein Manager Merowitsch hatte, kaum in Berlin angekommen, Kontakte zur Firma Welte geknüpft. Irgendwo, hoch überm Rhein, wurde eine Burg gemietet, wo Horowitz die schon erwähnten ersten Pianola-Aufnahmen machte. Er war mit ihnen nicht zufrieden. Sowohl bei seinem Hamburger Recital als auch bei seinem Debütkonzert in Paris im Februar stand ein Werk auf dem Programm, das zu den Glanzstücken seiner Diskografie gehört. Frédéric Chopins Barcarolle Opus 60. Es ist ein kantabel italienisierendes Stück, in dem, wie in einigen Nocturnen, Bellinis Fiorituren aufs Klavier übertragen worden sind. Horowitz hat das Poem zwischen 1931 und 1935, 1938 und 40, 1943, 47 und 1951 und einige Male in den 60er und 70er Jahren gespielt. Die folgende Aufnahme ist, wieder ein Vorgriff, am 23. Februar 1957 entstanden, während jener langen, langen Ruhepause, die über 12 Jahre von 1953 bis 1965 währte. In diesen Jahren hat er nur vor Mikrofon gespielt. Chopins Barcarole Op. 60 in einer Aufnahme von 1957. Drei Wochen nach seinen Hamburger Konzerten gab Hurwitz sein Debüt in Paris. Bei der Reise wurde er von seinem Manager Sascha Merowitsch, seinem Geigerfreund Nathan Milstein und Gregor Piatigorsky begleitet. Der Cellist hatte zuerst am Bolschoi-Theater gespielt und war nach seiner Emigration Solo-Cellist bei den Berliner Philharmonikern geworden. Rubinstein bezeichnete ihn später als den besten Cellisten, den er seit Pablo Casals gehört hatte. Merowitsch, ein weltläufiger Hasardeur, war zuversichtlich, dass seine drei Musketiere die internationalen Konzertsäle erobern würden, als Solisten wie als Trio. In Paris wurde Horowitz voller Spannung erwartet. Seine Erfolge in Berlin und Hamburg hatten sich herumgesprochen und für hochgespannte Erwartungen gesorgt, zumindest unter den Kritikern. Beim Debüt spielte er Bach-Bosonis Toccata, Liszt's Sonate in H-Moll, Ravels Jeu d'eau, die Barcarole von Chopin und, wie meist, eine Auswahl von Etüden und Masurken, sodann die Polonaise in As-Dur. Die Polonaise, die heroische, liegt in 5 Aufnahmen vor. Christian Johansen verzeichnet in seiner Diskografie überdies 4 Dutzend private Mitschnitte. Horowitz hat das Werk 61 Jahre lang in seinem Repertoire gehalten und auch in seinen letzten Konzerten in London, Paris und Mailand gezeigt, dass er immer noch grandioser Steigerungen fähig war. Um dieser Steigerungen willen nahm er auch den einen oder anderen Fehlgriff hin. Virtuosität lässt sich nicht auf Perfektion reduzieren. Im Gegenteil, sie lebt aus Risikospannung. Zum Abschluss hören Sie die Aufnahme, die 1985 für den Film Der letzte Romantiker entstanden ist. Wenn Horowitz schon in seinen 80ern solche Klänge türmte, liebte er es, mit einem Anflug von Koketterie zu sagen, not bad for an old man, nicht schlecht für einen alten Mann. Es versteht sich, dass ihm versichert wurde, not bad for a young man. Meine Damen und Herren, Sie hörten die dritte von 26 Folgen unserer Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen von Jürgen Kesting. Es sprach der Autor. Toningenieur Kaspar Wollheim, Tontechnik Iris König, Redaktion und Produktion Dieter Hauer. Abschließend spielte Wladimir Horowitz die Polonaise Nummer 6 in As-Dur, Opus 53 von Frédéric Chopin, in einer Aufnahme aus dem Jahre 1985.